Die Zärtlichkeiten aus Die frühen Grenze von Stefan Zweig, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Zärtlichkeiten. Ich liebe jene ernsten bangen Zärtlichkeiten, die halb noch Frage sind und halb schon anvertrauen, weil hinter ihnen schon die wilden Stunden schreiten, die sich wie Pfeiler wuchtend in das Leben bauen. Ein Duft sind sie, des Blutes flüchtigste Berührung, ein rascher Blick, ein Lächeln, eine leise Hand. Sie knistern schon wie rote Funken der Verführung und stürzen Feuergarben in der Nächte Brand. Und sind doch seltsam süß, weil sie im Spiel gegeben, noch sanft und absichtslos und leise nur verwirrt, wie Bäume, die dem Frühlingswind entgegenbeben, der sie in seiner harten Faust zerbrechen wird. Ende von Die Zärtlichkeiten.